des warmen Busens Töne. Ich liebe dich, ich bin reich, ich kann dich schützen. Geschmack amore gib ich immer wieder zielt und trifft im Mund Tremlau gar zu lückisch macht sich dieser Wartet ist die Stretta, denn nun hol ich aus. Liebe nie genug besungen, ist ihr Habermals erwacht. Hör zu Herzen springen, Funken und der Brand ist hellenfacht. Liebe nie genug besungen, Mut, wie der Scherz, ist ihr Habermals erwacht. Liebe